Dialoge Seite 208. Hier einige Formen, unter denen meine Polizei im Auslande in Erscheinung treten wird. Vergnügungssüchtige Männer aus guter Gesellschaft an den fremden Höfen, um auf die Intrigen der Herrscher und verbannter Thronanwärter zu achten, ausgewiesene Revolutionäre. Gründung politischer Zeitungen in den Hauptstädten, Druckereibesitzer und Buchhändler, die geheim subventioniert werden und aus nächster Nähe durch die Presse das Treiben der Ideen verfolgen sollen. Dialoge Seite 211. Was die Polizei im Inlande anbelangt, so werde ich das schwarze Kabinett wiederherstellen. Das Briefgeheimnis darf nicht dazu dienen, Verschwörungen zu schützen.